HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Musik kann bei jedem Menschen anders wirken. Die meisten Menschen nutzen die Wirkungen von Musik für sich, um angenehme Stimmungen zu verstärken und unangenehme Stimmungen zu verringern. Also ich höre gerne Musik im Garten, wenn ich mich entspanne. Kein Rock, sondern etwas fließendere Musik. Da kann ich mich gut entspannen dabei. Musik hört man eigentlich den ganzen Tag. Ich höre auch ganz gern Musik zu Hause, beim Autofahren sowieso. Das unterstützt einen immer so ein bisschen beim Wachwerden. Also man ist ja logischerweise beim Autofahren schon ein bisschen wach. Aber so normale, seichte, poppige Musik, da startet der Morgen ganz angenehm und man wird noch wacher, um dann fit auf der Arbeit zu sein. Musik hören ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Aktuellen Umfragedaten aus dem Jahr 2011 zufolge hören 77% aller Bundesbürger jeden Tag Radio und damit vor allem Musik. Und 21% verbringen täglich Zeit mit dem Hören von CDs oder anderen Tonträgern. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 11. Lust oder Leiden? Wirkungen von Musik. Von Elke Ottenschläger. Woher kommt die große Lust am Musikhören? Wohl auch daher, dass sich dabei Stimmungen gut regulieren lassen. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen Mood-Management. Also nach der Schule höre ich Musik, um zu entspannen, so Hip-Hop-mäßig irgendwas. Also ich höre gerne Musik zum Abreagieren, wenn mich irgendjemand genervt hat oder irgendetwas. Ich höre nicht so oft Musik, aber ich muss sagen, wenn ich putze und mir den Bolero anhöre oder die Carmen Suite oder König der Löwen, dann geht das alles viel besser von der Hand. Stimmungen können mit Hilfe von Musik ersetzt oder aufrechterhalten werden. Sie können verstärkt oder abgeschwächt werden. Claudia Bullerjahn nennt ein Beispiel. Das typische Beispiel ist ja das Candlelight Dinner. Ich möchte gerne ein romantisches Erlebnis haben. Ich möchte gerne, dass das alles richtig zusammenpasst. Ich werde da mir den Tisch richtig gestalten, das Essen passend aussuchen, den Wein und eben auch die Musik. Und ich versuche damit, die Stimmung, die durch die anderen Kontexte schon erzeugt wird, noch zu vertiefen. Und wenn man Glück hat, wird das dann auch entsprechend zusammen abgespeichert. Wird beim Candlelight-Dinner die schon vorhandene romantische Stimmung durch Musik, die als romantisch empfunden wird, noch vertieft, dann folgt der Hörer dem sogenannten ISO-Prinzip. ISO ist eine Vorsilbe aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie gleich. Eine Stimmung wird durch eine entsprechende Stimmung aufgegriffen, bestätigt und damit verstärkt. Eine der beiden wissenschaftlich untersuchten Prinzipien der Musikauswahl. Das andere Prinzip ist das Kompensationsprinzip. Musikhörer wählen nach diesem Prinzip zum Beispiel in einer traurigen Stimmung eine Musik aus, die sie aufmuntert und erfreut. Diese beiden Prinzipien der Musikauswahl, das ISO-Prinzip und das Kompensationsprinzip, bilden die Grundlage für die wissenschaftliche Untersuchung des Mood-Managements beim Musikhören. Die Theorie, wie man Stimmungen reguliert, kommt aus der Sozialpsychologie. Sie wurde 1988 von Dolph Zillmann auf die Medien übertragen. Zillmann kommt zu folgenden zwei Kernaussagen des Mood-Management. Erstens, Menschen sind stets bestrebt, Einflüsse von außen so zu arrangieren, dass unangenehme Stimmungen minimiert und angenehme Stimmungen maximiert werden. Zweitens, Menschen gestalten ihre Umgebung ständig so um, dass unangenehme Stimmungen minimiert und angenehme Stimmungen maximiert werden. Der Medienwissenschaftler Holger Schramm hat untersucht, wie sich die Aussagen der Mood-Management-Theorie auf das Musikhören übertragen lassen. Also, wie regulieren Menschen ihre Stimmungen durch das Musikhören? Das Ergebnis? Vor allem durch das ISO-Prinzip. Schramm formuliert: Über alle Personen und Situationen hinweg wird Musik primär nach dem ISO-Prinzip ausgewählt, um die entsprechende Stimmung aufrechtzuerhalten oder zu verstärken. Im Detail? Wenn Menschen guter Ausgangsstimmung sind, hören die meisten Musik nach dem ISO-Prinzip, um die Stimmung aufrechtzuerhalten. Allerdings, wenn die Ausgangsstimmung schlecht ist, dann wählen sie ebenso überwiegend Musik nach dem ISO-Prinzip aus und wählen nicht, wie zu erwarten, das Kompensationsprinzip. Zwar möchten die meisten Personen Wut und Ärger kompensieren, allerdings nutzen sie dazu überwiegend Musik nach dem ISO-Prinzip. Dieses trifft auf Männer sogar noch etwas mehr zu als auf Frauen. Das heißt, Männer haben in der Regel ein noch ausgeprägteres Bedürfnis, sich mit aggressiver Musik abzureagieren, wenn sie wütend und verärgert sind. Die Wirkung von Musik ist ein Zusammenspiel. Für den Musiktherapeuten Fritz Hegi ein ganzheitliches Zusammenspiel von 5 Komponenten: Klang, Melodie, Dynamik, Form und Rhythmus. Über die Wirkungskomponente Rhythmus schreibt Hegi in seinem Buch Der Wirkung von Musik auf der Spur: Die Komponente Rhythmus wirkt auf Störungen des Gleichgewichts hin. Die Balance des Zeitempfindens. Die Aufteilung, Einteilung, Planung, Strukturierung, Ritualisierung, kurz die Bewältigung des täglichen Lebens. Das reale Dasein als Verhältnis von Vitalität und Ausgeglichenheit. Dadurch wird Rhythmus mit Lebendigkeit verbunden, mit dem Tanz des Lebens. Das Fantastische am Rhythmus ist, dass er scheinbar unmittelbar körperlich auf uns wirkt. Also wir können uns kaum dagegen wehren mitunter, wenn wir eine bestimmte Musik mit einem bestimmten Beat, einem bestimmten Schlagzeugrhythmus hören, uns unwillkürlich dazu bewegen und womöglich anfangen, sogar Tanzbewegungen auszuführen. Timo Fischinger, systematischer Musikwissenschaftler der Uni Kassel, hat sich eingehend mit dem Rhythmus und seinen Wirkungen auf den Menschen beschäftigt. Die meisten Menschen finden im Rhythmus einen unmittelbaren Weg zur Musik. Der Rhythmus regt zum Mitbewegen an, etwa zum Mitklatschen, Fußwippen oder Kopfnicken. Experten nennen dies das Phänomen der rhythmischen Synchronisation. Indem er eben zum Beispiel seinen Finger, seinen Fuß, seine Hände eben synchron zum vorgegebenen auditiven Signal dann eben bewegt. Ein klassisches Beispiel ist natürlich auch Marschmusik und wie dann eben die großen Kolonnen und die Soldaten sich dann entsprechend im Gleichschritt zur Musik bewegen. Hier ist Musik dann auch eben ein wichtiger Bestandteil, um überhaupt so große Massen derart gut zu synchronisieren. Aber auch andere Musik synchronisiert durch den Rhythmus und lässt Bewegung entstehen. Rhythmische Synchronisation als eine Schwingung und Bewegung zur gleichen Zeit. Timo Fischinger führt das darauf zurück. Das ist eben direkte Verbindung zwischen der auditiven Verarbeitung und motorischen Zentren im Gehirn auf vorbewusster Ebene gibt. Das heißt, das passiert auch unwillkürlich, dass wir zum Beispiel zu einer Musik, die sehr rhythmisch ist, unwillkürlich Fuß- oder Finger-, Hand- oder Körperbewegungen machen. Im Gehirn ist also die Verarbeitung von Rhythmus eng mit den Schaltstellen verbunden, die für die Bewegung der Muskeln zuständig sind. Noch haben die Forscher nicht vollkommen geklärt, wie das vor sich geht. Klar ist jedoch, es gibt nicht nur ein Rhythmuszentrum im Gehirn. Also dass Rhythmusverarbeitung auf so vielen verschiedenen kognitiven und neuronalen Ebenen stattfindet, ist wohl auch ein Garant dafür, dass die Rhythmusverarbeitung so stabil funktioniert. Und dass wir als Menschen halt in der Lage sind, uns auch zu Tempoänderungen sehr genau auch anzupassen. Das menschliche Gehirn geht auf mindestens 2 verschiedenen Wegen mit Rhythmus um. Einmal gibt es einen Prozess, der automatisch abläuft und der so ähnlich auch bei Tieren zu finden ist. Dieser findet auf der subkortikalen Ebene statt, einem Bereich im Zentrum des Gehirns unterhalb der Großhirnrinde, der evolutionär betrachtet schon sehr alt ist. Hirnforscher gehen davon aus, dass die Nervenimpulse der Rhythmen dort in sogenannte Zeitschablonen umgewandelt werden, die dann direkt an den Bewegungsapparat des Menschen weitergeleitet werden. Und dann gibt es da noch einen höher entwickelten, bewussten Prozess. Rhythmusexperte Timo Fischinger. Auf einer anderen Ebene ist es zum Beispiel zu beobachten, dass professionelle Schlagzeuger, dass die in der Lage sind, die automatisierten Prozesse zu unterdrücken und ihre eigene Vorstellung davon und ihren eigenen Handlungsplan möglichst präzise zum Beispiel zu sein, können sie besser vollführen als eben Nichtmusikerinnen und Musiker und musikalische Laien. Das lässt darauf schließen, dass die Rhythmusverarbeitung bei jedem Menschen eine Kombination aus automatischen Abläufen und erlerntem Umgang mit den Rhythmen ist. Das ist nicht ganz geklärt und es ist auch nicht ganz klar, wie das funktioniert. Da gibt es verschiedene Forschungsansätze, zum Beispiel von Kollegen aus Finnland. Die haben festgestellt, dass es teils nur phasenweise oder über kurze Zeitabschnitte kleinen Kindern gelingt, sich zu einem Rhythmus zu synchronisieren durch Bewegungen oder Wippen oder Tanzen. Und das deutet wiederum eher auf eine Lernleistung des gesamten Nervensystems und eben im Laufe des Lebens, dass wir eben die Synchronisationsprozesse lernen und üben müssen, genauso wie eben Musikerinnen und Musiker eben üben müssen, sich mit den anderen Musikern im Ensemble eben zu synchronisieren. Rhythmische Synchronisation, das zeitliche Aufeinanderabstimmen von Rhythmus und Körperbewegungen. Ob dies nun angeboren oder erlernt ist, warum hat der Mensch diese Fähigkeit überhaupt? Und wozu braucht er sie? Womöglich ist es so, dass der Rhythmus einer Musik bei unseren Urahnen hilfreich war, damit sich alle Beteiligten im Rahmen eines Ritus oder eines Tanzes dann gemeinsam bewegen und zum Beispiel gemeinsam im Kreis tanzen. Und all dies schafft ganz hohe Gemeinschaftsgefühle und Gemeinsamkeiten durch den Rhythmus einer Musik. Und Rhythmus im Allgemeinen, wenn er gleichmäßig ist und nicht eben unrhythmisch durch einen Fünfer oder Siebener, der eher Unruhe ausdrückt, wenn es ein gleichmäßiger Rhythmus ist, dann ist es auch etwas, auf das wir uns verlassen können. Wenn es nicht gestört wird, ist das auch etwas Beruhigendes. Beruhigen und Gemeinschaftsgefühle erwecken. Der musikalische Parameter Rhythmus wirkt sich also auch auf die Gefühlswelt der Hörer aus. Wissenschaftliche Untersuchungen darüber, welche emotionalen Wirkungen sich beim Hören von Rhythmen ergeben, haben bisher nur wenig allgemeingültige Ergebnisse gebracht. Einzige Ausnahme: das Tempo. Nur in Bezug auf den Aspekt Tempo lassen sich eindeutige Hinweise finden bezüglich der emotionalen Wirkung von Rhythmus. Und so ist es zum Beispiel so, dass ein schnelles Tempo eher für Aktivität, Heiterkeit, Aufregung, Freude, Überraschung, Ärger oder auch Angst steht, während eben langsame Tempi eher Ausdruck von Ruhe, Erhabenheit, Traurigkeit, Langeweile eben bewirken können. Vielleicht liegen in diesem Bereich nur so wenig Forschungsergebnisse vor, weil die Zusammenhänge zwischen musikalischen Parametern und emotionalen Wirkungen gar nicht wissenschaftlich verallgemeinert werden können. Dies liegt an einem wichtigen Faktor, an der menschlichen Individualität. Musik wirkt bei jedem Menschen anders, betont Claudia Bulajan, Professorin am Institut für Musikwissenschaft der Uni Gießen. Musik hat zwar immer Wirkung, aber man kann sich überraschen lassen, welches gerade sind. Weil das wiederum ganz von der Persönlichkeit eines Menschen abhängt und von seinen Vorerfahrungen. Man kann es nicht ganz präzise vorsagen, was da wirklich passieren wird. Da man ja Musik grundsätzlich viele Wirkungen zuschreibt, auch Wirkungen, die überhaupt nicht beweisbar sind und nie beweisbar sein werden, ist es nicht besonders verwunderlich, dass man auch früh schon versucht hat, Medien mit Musik anzureichern. Und jetzt gerade beim Film ist es ja so, dass die ersten bekannten öffentlichen Filmaufführungen schon mit Musik stattfanden. Also zudem waren ein Pianist bzw. ein kleines Orchester zugegen. Die Musik zum Film war schon immer wichtig, auch in der Stummfilmzeit, wie diese Musik zum Stummfilm The Kid von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1921 zeigt. Allerdings galt das nicht für die Präsentation der frühen Filme im Kino, gleich zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Die neuere Forschung hat ergeben, dass zu Anfang Musik vor allen Dingen aus zwei Gründen gewählt wurde, nachdem eben der Sensationswert weg war und Filme eher was Allgemeineres waren. Einerseits, um das Publikum anzulocken. Und der andere Grund, warum Musik dabei war, es wurden zu Anfang nicht nur sowas, was man heute Spielfilme nennt, gezeigt, also dass da tatsächlich eine gespielte Handlung ist, sondern es wurden sehr viele auch sogenannte illustrierte Lieder präsentiert. Und das war sehr populär. Die Spielfilme wurden oft gar nicht mit Musik begleitet oder nur mit solcher Musik, die der Handlung entgegenstand, die sich zum Beispiel lustig machte über eine der handelnden Personen. Und man wollte gerne, dass die Filme ihre Handlung darbieten können. Irgendwann kam ja auch das Starsystem auf. Man hatte versucht, die Hauptdarsteller mehr hervorzuheben und Ähnliches. Und da sollte die Musik und schon gar nicht der Musiker nicht im Vordergrund stehen. Deswegen hat man zunehmend Reglementierungen auch getroffen, wie Musik aussehen könnte. Und dabei ging es eben darum, dass sie möglichst im Hintergrund bleibt. Es haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Klischees herausgebildet, wie man bestimmte Szenen unterlegt und wie man das macht. Eine typische Technik, wie man eben Musik unterlegt, ist die sogenannte Mood-Technik. Das heißt, man versucht immer die Stimmung, die man gerade dort in dem Bild sieht, wiederzuspiegeln. Also wenn das eben gerade eine ruhige, traurige Szene ist, dann versucht man eine Musik zu nehmen, bei der man empfindet, dass sie auch eher melancholisch wirkt. Dazu bedienen sich die Komponisten von Filmmusik bestimmter musikalischer Floskeln. Was typisch ist für Spannungsmusiken allgemein, bei Thriller, Krimi und Ähnlichem, ist zum Beispiel der Gebrauch von Dissonanzen. Zum Beispiel der Tritonus wird sehr oft verwendet und sehr gerne. Oder unaufgelöste Akkorde oder unregelmäßige Rhythmen. Ja, plötzlich einsetzende, harsche Klänge, das wäre eine typische Krimi-Musik. Eine typische Melodrammusik dagegen ist eher gesanglich, sehr melodiös, eher langsam im Tempo, sowas. Auch die Leitmotivtechnik wird in Filmen gerne musikalisch eingesetzt. Die sogenannte Leitmotivtechnik. Die besagt, dass man relativ früh, oft schon in der Vorspannmusik, Motive einführt, die beispielsweise mit Personen verknüpft sind oder auch mit bestimmten Gegenständen oder Idealen. Und die tauchen dann wiederholt innerhalb des Films immer wieder auf, wenn man diese Person sieht oder dieses Ideal angesprochen ist. Das hat den Vorteil, dass man eine doppelte Kodierung hat. Man erinnert die Zuschauer an eben diese Hauptperson einerseits durch das Bild, man kann die wiedererkennen, andererseits durch das gleiche Motiv, was wieder auftaucht. Andererseits hat man die Chance, indem man das Motiv abwandelt, deutlich zu machen, dass es dieser Person vielleicht gerade nicht gut geht oder dass sie verfolgt wird. Und man hat auch sogar die Chance, nur das Motiv alleine einzusetzen, obwohl die Person gerade nicht auf der Leinwand zu sehen ist. Das kann funktionieren. Eines sei gewiss, so die Musikpsychologin Claudia Bullerjahn von der Uni Gießen, die meisten Filmkomponisten glauben daran, dass Musik wirkt. Und darum werde sie auch immer bewusst eingesetzt, manchmal kaum bewusst wahrnehmbar. Also sie wirkt sicher bei jedem, aber immer verschieden, immer etwas verschieden. Also man kann es nicht präzise vorhersagen. Die Musik, die ist einfach besonders gut geeignet, dort die Vorstellungskraft des Hörers an dieser Stelle zu wecken, dass er das ergänzt, was er eigentlich nicht sieht. Also sie fungiert als Hinweisreiz, sie ruft ab, es ist jetzt hier gefährlich, es ist eine unangenehme Situation und die Klänge sind auch für mich unangenehm und die verstärken das dann auch noch. Das Besondere an der Kompositionsweise von Bernard Herrmann, bei der Filmmusik des Hitchcock-Klassikers Psycho arbeitet er mit kleinen Motiven. Sie brechen immer wieder ab. Diese Musik lässt sich nicht nachträllern. Ganz anders die Filmmusik von Ennio Morricone. Hier steht die Musik oft für sich selbst. Sie ist eigentlich eher wie so eine Arie in einem Musiktheater. Es ist so, dass die Bilder quasi begleitend sind in dem Moment. Und das liegt daran, dass das Komponistengespann Leone und Morricone sehr gut aufeinander eingearbeitet waren und Morricone hat von Leone eben einfach auch Platz bekommen, Raum, um seine Stücke auszukomponieren. Und deswegen gibt es eben in diesen Filmen immer Freiräume, wo man schöne Musik hören kann. Und die bleibt dann in Erinnerung. Musik, die zum Träumen anregt, dies erlebt Gerlinde Schneider zurzeit täglich. Allerdings nicht beim Filmeschauen. Ja, ich bin hier wegen meiner Schmerzen und ich habe verschiedene Stellen. Und ich war vor ein paar Wochen schon hier und dann hatte man mir die Schmerztherapie vorgeschlagen. Sie befindet sich in stationärer Therapie im Sportkrankenhaus Hellersen in Lüdenscheid. Sie leidet an chronischen Schmerzen. Und dann hatte man mir die Schmerztherapie vorgeschlagen und ich habe es angenommen. Und so wie es aussieht, bringt es mir was. Ich kann anders mit den Schmerzen umgehen. Zur Schmerztherapie gehört in Lüdenscheid die Behandlung mit Musik, genannt Musikmedizin. Schon seit den 80er Jahren ist dies das Spezialgebiet des Schmerztherapeuten und Anästhesisten Ralf Spindke. Wenn ich einen Patienten auf eine Operation mit Narkose vorbereite, bekommt er normalerweise gegen seine Angst und seine Anspannung ein Beruhigungsmittel. Die Anästhesisten sind aber mit diesem Beruhigungsmittel nicht ganz zufrieden, weil sie haben vielleicht einen äußerlich ruhigen Patienten, aber innerlich tobt er oder ist halt völlig niedergeschlagen und in seinen Ängsten gefangen. Bei der Musik haben wir dann vergleichende Untersuchungen gemacht, haben normale Beruhigungsmittel in einer Gruppe Patienten eingesetzt und entspannende Musiken in der anderen Gruppe und haben verglichen, was zum Beispiel mit Herz-Kreislauf, Blutdruck, Herzfrequenz, Ausschüttung von Adrenalin im Blut, von Cortisol, das ist ein anderes Stresshormon, in dieser Situation passiert und ob es Unterschiede gibt. Und es gibt in der Tat signifikante Unterschiede. Die Musikleute, die kein Beruhigungsmittel bekommen, sind also wesentlich besser daran. In seiner schmerztherapeutischen Abteilung setzt Ralf Spindke Musik in drei verschiedenen Bereichen ein. Vor der Narkose, bei der Krankengymnastik und in der chronischen Schmerzbehandlung. Anxioalgolytische Musik, also Musik, die Ängste und Schmerzen lindert. So nennen Musikmediziner ihr Produkt. Gerlinde Schneider bekommt während ihres Krankenhausaufenthaltes jeden Tag eine halbstündige Musikbehandlung. Dabei liegt sie im Bett. Das Zimmer ist abgedunkelt, an der Decke leuchten sanft bunte Lichter. Über Kopfhörer wird ihr die Musik zugespielt. Zur Überwachung ist sie an einige medizinische Geräte angeschlossen. Ich empfinde das als angenehm. Man kann sich fallen lassen. Man konzentriert sich, man ist dann manchmal auch, dass man denkt, meine Güte, jetzt bist du aber bald am Schlafen. Oder man entspannt so, dann sieht man auch Bilder, die kann man sich vorstellen. So findet sie Abstand vom zermürbenden chronischen Schmerz, der nicht abzuschalten ist. Wir sprechen von einem Teufelskreis des chronischen Schmerzes. Das heißt, es gibt eine gewisse soziale Isolierung. Es kommt ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, des Ausgeliefertseins, auch der Wut auf den eigenen Körper zum Beispiel, der mich ja im Stich gelassen hat, Enttäuschung über die Ärzte, die mir nicht helfen können. Und das alles mündet in Ängste, in denen sich dieser Patient gefangen wie in einem Kreislauf dreht. Mediziner nennen diesen Kreislauf biopsychosoziales Modell des Schmerzes. Denn der Schmerz stört sowohl die biologischen, also körperlichen Funktionen, als auch die Psyche. Und darunter leiden dann auch die sozialen Beziehungen. Es ist immer der ganze Mensch betroffen. Und das Leiden an einer Krankheit ist etwas, das mit seelischem Befinden oder subjektiver Befindlichkeit zu tun hat, je nachdem, wie man das bezeichnen will. Und auch diesen Teil muss man berücksichtigen. Zum Beispiel mit Musik. Damit die Schmerztherapie möglichst gut wirkt, wird sie von den Musikmedizinern speziell designt. An dieser Gestaltung ist ein fachübergreifendes Team beteiligt, aus Komponisten, Musiktherapeuten, Studiotechnikern und Ärzten. Der Arzt gibt vor, was er an musikalischen Wirkungen gerne haben möchte. Möchte also zum Beispiel, dass jemand, der vor Schmerz keinen Schlaf mehr richtig finden kann, dessen Schlafrhythmus gestört ist, möchte er den zum Beispiel in den Schlaf bringen können. Dann sieht die Musik völlig anders aus, als wenn ich eine Musik konzeptioniere, die ich brauche, um eine bestimmte Rückengymnastik zu ermöglichen. Im Fall der Rückengymnastik muss ich mit pointierten Rhythmen arbeiten, auch mit großen dynamischen und Intensitätsunterschieden. Im Fall der Schlafförderung muss ich es erreichen, dass der Mensch in der Lage ist, so eine Art Traumreise zu erleben. Es sollen also Musikstücke entstehen, die eine vorhersehbare Wirkung haben. Jedoch, genau das ist nicht möglich, wie Musikwissenschaftler immer wieder betonen. Und obwohl der Mediziner diese Ansicht teilt, ist er in seinem Arbeitsbereich einen Kompromiss eingegangen. Wenn wir jemandem etwas Musikalisches an die Hand geben, dann ist das immer eine Auswahl. Und aus diesem Blumenstrauß darf sich dann der Patient seine Blumen herauspicken und sich einen neuen Strauß für sich selbst machen. So viel Individualität wie möglich also. Aber trotzdem keine Musik, die für jeden persönlich komponiert wird. Deshalb gibt Ralf Spindke seinen Patienten auch kein Heilversprechen. Vor Büchern und CDs, die der Musik garantierte Wirkungen attestieren, warnt er eindringlich. Also jedes Heilversprechen ist immer mit Vorsicht zu beachten. Heilversprechen heißt, dass jemand Ihnen etwas anbietet und behauptet, damit kann ich bei jedem Menschen die Migräne stoppen oder die Geburt erleichtern oder den Rückenschmerz behandeln. Das kann nicht funktionieren, weil das individuell gemacht werden muss. Individualität, ein wichtiger Faktor, wenn es um Wirkungen von Musik geht. Er macht die musikalische Wirkungsforschung so kompliziert. Unseren musikalischen Alltag betrifft das jedoch nicht. Denn meist wissen wir selbst, welche Musik uns gerade am besten tut, sei es um Lust zu fördern oder Leiden zu lindern. Ich höre Musik, wenn ich mit dem Bus in die Schule fahre und auch wenn ich zu Hause bin und irgendwelche Sachen mache nebenbei einfach. Naja, wenn ich irgendwas am Computer mache oder auch beim Nachdenken halt ganz oft, da kommt die Musik halt dann immer abhängig davon, über was ich nachdenke. Wenn ich über irgendwas eher sauer bin oder wenn mich irgendwas aufregt, dann höre ich eher aggressivere Musik und wenn es irgendwas Schönes ist, dann eher ruhigere Musik. Ich höre gern Musik, wenn ich male, dann höre ich gern Klaviermusik. Das inspiriert mich, dann entspanne ich und es ist einfach angenehm. Lust oder Leiden, Wirkungen von Musik. Das war die Folge 11 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung Elke Ottenschläger. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort bis zum Februar 2012 anmelden. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel »Sinfonie des Lebens« im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen, mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens, Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.